Kapitel 12 – Die Bewährungsprobe. Was tun angesichts eines möglichen Siegeszugs der AfD? Versuchen wir es mal mit guter Politik. Ein Appell. Bei zentralen Fragen behaken sich die Koalitionspartner Grüne und FDP. Und wenn sich beide bei Themen wie der Bewertung der militärischen Hilfe für die Ukraine oder der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern einig sind, blockiert Kanzler Olaf Scholz sie höchstpersönlich. Von der anfänglichen Dynamik der Fortschrittskoalition und den disziplinierten Koalitionsverhandlungen, von denen außer den berühmten Selfies wenig nach außen drang, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Von einem immer wieder versprochenen Neustart ist bisher nichts zu spüren. Für das Land, aber auch für die Parteien in einer Regierungskoalition ist es nicht gut, wenn als einzige Klammer die Angst herhalten muss, bei vorgezogenen Neuwahlen unterzugehen. Es ist an der Zeit, dass sich die demokratischen Parteien endlich um die Sorgen kümmern, die Menschen dazu bringen, mit ihrer Stimme für die AfD der Politik da oben einen Denkzettel zu verpassen. Das Konzept der Protestwahl scheint offenbar zu funktionieren. Die Stimme für die AfD gibt dem enttäuschten Wähler das Gefühl, etwas mit seiner Stimmabgabe auslösen zu können. Und wenn es nur die hilflose Empörung der anderen Parteien oder die warnenden Kommentare in Radio, Fernsehen oder Medien sind. Wenn die AfD Wahlen gewinnt oder einen Landrat in einem Gebiet stellt, von dem zuvor die Republik noch nie gehört hat, ist wenigstens die Aufmerksamkeit sicher. Die Entgrenzung der AfD ist allerdings zu weit fortgeschritten, als dass sie noch als Denkzettelpartei tolerierbar wäre. Sie ist eine Partei der Vertreibung, der Parteinahme für Russland und der Relativierung der Menschenrechte geworden. Und die Folgen für unser Land, sollte die AfD jemals politische Verantwortung bekommen, wären katastrophal. Für die Sicherheit, für die Freiheit und für den Wohlstand der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Daher liegt die Verantwortung nun bei den Wählern. Sie müssen verstehen, dass Wahlen in Demokratien Konsequenzen haben. Und sie müssen verstehen, dass die AfD auch wirklich das umsetzen wird, was ihre Funktionäre in Hinterzimmern und Gasthäusern besprechen oder zum Teil auch öffentlich sagen. Die Parteien, sowohl die in der Regierung als auch die in der Opposition, müssen Angebote machen, die das Problem lösen. Dieses Buch hat nicht den Anspruch, den nächsten Koalitionsvertrag zu schreiben. Aber hier sind drei Themenfelder, die vielleicht Menschen wieder für Politik und für das Land begeistern könnten. Bildung. Kitas und Grundschulen sind wichtig, damit sich Kinder gut entwickeln und auch, damit Integration von Kindern mit Migrationshintergrund funktionieren kann. Gut ausgestattete Kitas und Schulen befähigen Menschen gleich welcher Hautfarbe und Herkunft, die Fähigkeiten zu erlangen, einen Beruf zu erlernen, zu studieren und so Teil der Bürgergesellschaft in einer Demokratie zu werden. Der Erfolg der Integration beginnt in den Kitas und Schulen und nimmt den selbsternannten rassistischen Bewahrern einer ethnokulturellen Identität den Wind aus den Segeln. Aber ausgerechnet da ist Deutschland schlecht aufgestellt. Der Soziologe Aladin El-Mafalani, Autor des Buches »Das Integrationsparadox«, warnt seit Monaten in der Taz, in der Zeit und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor dem Verfall von Kitas und Schulen. Es gibt keinen Plan, keine Idee für Integration, die Infrastruktur bröckelt, die Hütte brennt.